Dialog 1. London, Flughafen Heathrow. Dialog 1. London, Heathrow Airport. Meine Damen und Herren, in 10 Minuten sind wir am Flughafen Heathrow. Ladies and gentlemen, in 10 minutes we'll be at Heathrow Airport. Bitte stellen Sie das Rauchen ein. Please stop smoking. Bitte der Anschlussflug nach Glasgow. Excuse me, the connecting flight to Glasgow. Von wo geht er weg? Where does it start? Sie müssen sich bei der Information erkundigen. You have to ask at the information desk. Vielen Dank. Thank you. Fluggäste nach Glasgow. Passengers for Glasgow. Bitte begeben Sie sich zum Informationsschalter. Please proceed to the information desk. Bitte anschnallen. Please fasten your seatbelts. Und Rückenlehnen senkrecht stellen. And put your seats upright. Auf Wiedersehen und gute Reise. Goodbye and have a good trip. Nützliche Fragen. Wo ist die Gepäckausgabe? Where is the luggage claim? Wo ist der Airbus A1 in die Londoner Innenstadt? Where is the Airbus A1 to Central London? Wo ist die U-Bahn zum Piccadilly Circus? Where is the underground to Piccadilly Circus?